Jede Freitag öffnet sich der Horizont. Wir bekämpfen wie jede Woche die grauen Alltagsvibes mit hochkarätiger elektronischer Musik. Immer mit dem vertrauenswürdigen Ampere-Gütesiegel. Auch die Episode steht wieder unter Hochspannung. Ampere hat das Privileg, eigentlich so ziemlich alles zu spielen, was einen stromlastigen Ursprung hat. In der letzten Folge ist es Bass, Garage und Lo-Fi gesehen. In dieser Woche gehen wir definitiv sphärischer ans Werk. Gute Sachen gehören wiederholt, eine Repetition wirkt auf den ersten Ton lazy und langweilig, bildet aber auf der anderen Hand das Fundament für trancehaftige Glücksmomente auf dem Dancefloor. Wir duschen Hype gegen Hypnose, kosmischer Elektro trifft auf Hard-Hitting House und Techno, ein Soundtrack für ein Leben in glückseliger Slow-Motion. Wir spielen in dieser Folge moody, emotionale und treibende Elektronika aus der Schweiz sowie alles Mögliche jenseits von der Landesgrenze, eine Selbstreinigungssession als Pre-Party oder After-Hour. Ich bin der Benni und wünsche frohes Abdriften hier bei Ampere auf SRF Virus. Die Folge von Ampere war prägt von Nebelschwaden und knapp schimmerndem Licht. Schaut an die Dampfzentrale Bern für die schöne Formulierung. Der Hauptstädter Greyjarg kommt mit subtil zurückhaltenden Acid-Vibes sowie klassischen Drumcomputer um die Ecke und liefert ein wohlig warmes Gefühl für die Magengegend. Der Berner sieht seine Musik als Teil von einer Momentzugehörigkeit und fokussiert den Blick mit dem Track «Dance Layers of Suspended Water» Richtung Zukunft. Wir steppen weiter in Tune Astral Island von Northern Dusk, ein Track, der mit seidenfeinen Dub-Techno-Vibes ein Kopfkino voller Schwerelosigkeit erzeugt, fühlt sich an wie eine Zugfahrt durchs Backend von der Matrix. We'll be right back. Bärensymbol verfügt nicht nur über Best Times im Sommer, sondern auch über zahlreiche Produzenten und Produzentinnen, die gehörig wohlklingenden Lärm von sich geben und mit innovativen Clubnacht, Ravo und Nachtülen auf eine Reise über den Tellerrand mitnehmen. Der Tobias Jakob ist bekannt unter dem Namen Skepson, einem altgriechischen Wort für Sohn des Zweifels. Als Teil von Tiefgang Recordings setzt er, eigentlich typisch schweizerisch, auf ein Leitmotiv aus Zurückhaltung und Qualität, was man mit dem Track Inner Confidence sofort merkt. Hypnotisches Geblubber geht Hand in Hand mit charaktervollen Sins in erhöhtem Schritttempo nach vorne. Wir ziehen die Kapuzen über und lassen uns mitreissen. We'll be right back. Ampere auf SRF Virus. Keine Ampere-Folge ohne eine gute Portion Breaks. Das mal von der dänischen Produzentin Almaty aus Kopenhagen auf dem portugiesischen Label Naiv. Düster dystopische Blade Runners sind es gleich einem Spaziergang durch das Randgebiet vom urbanen Dschungel von der Neuzeit. Die Wärme vom Beton hebt uns am Leben. Während der Track Sonic Signature sphärisch startet, geht es später, wie könnte man es auch anders denken, in einen Teil voller Acid. Perfekt für ein Passworkout zur späten Stunde im Club und im Moment des Innehaltens auf der Tanzfläche. Vom grimmigen Fiebertraum zu absolutem Tanzbeinmaterial. Next up ist der Londoner Produzent Giles mit dem Track Happening auf Lobster Theremin. Der industrielle Oldschool-Electro-Groove inklusive arroganter Bassline eignet sich perfekt für ironische Breakdance-Battles in verlassenen Warehouses in deiner Lieblingsgrossstadt. Wie immer, wenn du das Ganze für nochmal für dich allein entfachen willst, findest du alle Tunes natürlich in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Filter zu und switchen zu einem Track von einem der wohl most polarizing Alben vom letzten Jahr. Für die einen ist Vortex vom Engländer Special Request LP vom 2019, für die anderen geschmackslose Randomness. Mir eigentlich egal, denn Banger bleibt Banger. Man hört, Acid Basslines sind ein bisschen das Mantra von dieser Folge, da bildet auch der aktuelle Track Memory Lake keine Ausnahme. Eklektisch treiben die Heads pushen unsere Hände auf Hüfthöhe wie ein Jojo auf und ab. Ab der Hälfte geht es aber Richtung Wellnessbereich für so. Wir ziehen das Tempo ein bisschen an, fertig mit der nächsten Liebe, jetzt ist Nasenbluten angesagt. Bei Amper gibt es eigentlich so ziemlich alles, während wir oft Gratwanderung zwischen idealen Radio- und Hintergrundvibes sowie kurzlebigen Sensationen machen, gehen wir auch gerne mal ins Stampfterritorium. Die Engländer Blavan und Pariah, auch bekannt als Duo Karen, spielen bereits seit 10 Jahren zusammen und sind beides Produkt von der äußerst fruchtbaren Post-Dubstep-Szene von der späten 2000er. British Techno für Kettenrauchen mit kompletter Abstinenz vom Raumzeitgefüge. Celeste hat erst kürzlich ihren Standort von Bristol nach Berlin verlegt und in allen Aspekten von ihrem musikalischen Schaffen neue Levels erreicht. Die Chilenin ist zum wahren Shootingstar in der 120er-Szene avanciert und hat zum Jahresende vom 19. mit ihrem Debütalbum nochmal für ein gehöriges Ausrufezeichen gesorgt. Der Track Infinitas ist uns besonders hängen geblieben und stammt von ihrer LP Tangerine, wo 10 bittersüße Tracks zwischen UK Hardcore und fingergliedertem Ambient bietet, Fuego für Yoga-Kurs und Dancefloor-Transzendenz gleichermassen. We'll be right back.

Sailing nach dieser nervenaufreibenden Session. Wir schalten mit dem Track «Don't You Wanna Play» vom Londoner DMX Crew zwar nicht wirklich einen Gang runter, wechseln aber die düster treibenden Maschinen-Vibes gegen Cabrio-Feels auf dem Weg zu einer Poolparty. Seit den frühen 90er Jahren hat der äußerst produktive Musiker mehr als 50 EPs und Alben veröffentlicht, unter anderem auf Reflex, einem Label vom ominösen FX Twin. Jeezy und Quirky Synths sowie Oldschool Drum Machines zeugen von einem deutlichen Hardware-Hintergrund. Seine Diskografie tönt wie ein gutes Amalgam aus Elektro, Techno, Acid und IDM. Peak-Time-Material für Voguing im Club, natürlich zertifiziert von deinem wöchentlichen Stromstoss. Zu einem Banger-Tune von einem Banger-Artist mit einem Banger-Namen. Der DJ House bringt seit Dekaden, wer hat's gedacht, House extraordinär auf die Tanzfläche. Dass er einer der wohl besten Underground-Dudes ist, haben mittlerweile auch Big Players wie Defected gemerkt. Der Engländer schwirrt mittlerweile im Orbit von Techno, Trance, Garage oder Acid umeinander und hat bereits freies Handy für Lo-Fi-Newcomer wie Mallgrab oder Project Pablo bewiesen. Der Tune «Feels So Good» ist bei den Kollegen von Rins FM rausgekommen, ein genialer Radiosender aus dem Vereinigten Königreich, der mich, nebst Virus offensichtlich, täglich begleitet. Thank you. Nach einer trance-ähnlichen Reise durch die Weite von Techno, House und Elektro bewegen wir uns mit einem breiten Lächeln und passenden Soundtrack Richtung Ende von der 22. Folge von deinem Lieblings-Elektronika-Format. Der Legendenstatus kann man am Laurent Garnier gar nicht aberkennen. Nach 25 Jahren im Game gehört er zu den Dinosauriern von der Szene. Seine Einflüsse sind besonders in der Entstehung von elektronischer Musik in Frankreich spürbar. Der Dude spielt noch immer rund um den Globus und er hat bis vor kurzem eine Show bei den Brudis und Schwestern von Couleur Touaca. Ein lockerflockiges Gefühl von zeitlupenähnlicher Schwerelosigkeit provided uns der Radioslave Remix von Feeling Good. Mit einem Kuss aufs Ohr verabschieden wir uns von einer weiteren Folge von Ampere, hier auf SRF Virus.